verstehen Sie? Es ist sehr dringend. Ich brauche so schnell es geht ein neues Mädchen. Schaffen Sie sie her, verstehen Sie? Sie muss perfekt sein. Die letzte ist ihr Geld nicht wert gewesen. Diesmal will ich mehr. Diesmal muss sie wirklich etwas ganz Besonderes sein. Nicht so wie bisher, ich hatte schon so viele. Voller Emotionen und dennoch unbefleckt und rein. Manchmal habe ich Angst, ich finde sie nie. Verstehen Sie? Verstehen Sie? Verstehen Sie, was ich verlange? Ich brauche endlich eine Frau, die ohne Fragen alles macht. Ein tiefes Schwarz, das soll sie tragen. Ein schwarzes Kleid ganz ohne Schmuck und dunkler als die tiefste Nacht. Bringen Sie mir eine, die sich hingeht ganz und gar und die völlig aufgehen kann in der Ekstase. Eine, die sich einfach fallen lässt mit Haut und Haar. Manchmal habe ich Angst, ich finde sie nie. Verstehen Sie? Verstehen Sie? Verstehen Sie? Ich verstehe voll und ganz, Herr Graf. Ich werde die Richtige für Sie finden. Danke.